weht heute nur für dich. Ob du mich liebst, fragt der Weiter für mich. Sag mir mein Wort, sieh mich bloß an, weil ich dann weiß, ob ich selig sein kann. Ich sing mein Lied für dich allein, und dieser Weiter, er gefällt sein mein. All meine Sehnsucht, mein Herz und mein Glück fliegen dir zu mit der Musik, was ich empfinde und fühle, fühle. Sag dir für mich mein Lied. Ob dieser Herz doch von Zärtlichkeit voll, man ist verliebt und vor Sehnsucht ganz voll. Fühlt man etwas so wahr und so rein, will man es sagen, da klingt es ganz klein. Worte sind nicht vom Schlafen, gehen auf nicht vom Hafen, nur die Musik dringt ganz heimlich zu dir. Hoffentlich hilft sie auch mir. Oh.